Woher der Ostbahngurte kommt, woher der Name kommt, lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Es gibt aber einen konkreten Hinweis, nämlich dass in einem Jahresrückblick der Musicbox, das muss gewesen sein 76, 77, der Name Ostbahngurte und die Chefpartie aufgetreten ist im Zusammenhang mit der Gruppe Southside Johnny and the Ashbury Jukes. Und der Wolfgang Koos gesagt hat, eine Gruppe, die Southside Johnny and the Ashbury Jukes in New Jersey heißt, die heißt in Wien wahrscheinlich Ostbahngurte und die Chefpartie. Der erste Ostbahngurte, den ich persönlich live auf der Bühne gesehen habe, war der Erich Götzinger, vormals Fernsehsprecher, damals im Jahre 1978 Musicaldarsteller, und der hat in dem Stück Wem gehört der Rock'n'Roll den Ostbahngurte verkörpert und ein Lied zum Besten gegeben. Mit einer Gruppe, einer Chefpartie, die damals noch mit ganz anderen Musikern besetzt war. Das Musical habe ich geschrieben und das wurde 26 Mal im Renaissance-Theater in Wien aufgeführt. Die Sache ist eigentlich so gelaufen, dass der Ostbahngurte in dem Theaterstück so viel Erfolg gehabt hat beim Publikum, obwohl er eigentlich nur eine, von der Geschichte her eigentlich nur eine kleine Facette war, der eben 3-4 Sätze gehabt hat und vor der Pause mit einem Lied aufgetreten ist. Die Figur hat irgendwie so die Leute so interessiert und mich auch interessiert, dass ich sie weitergesponnen habe. Das Ganze war im Grunde dann für mich so ein Planspiel, dass ich mich in meiner Freizeit hingesetzt habe und überlegt habe, was würde der Ostbahngurte, wenn es ihn wirklich gäbe, tun. Jetzt hat er dort im Stück, haben wir das gesehen, im Stück spielt er halt in einem Wirtshaussaal, wo die Girlanden vom letzten Fasching noch hängen, vor 25 Leute, die ihm begeistert irgendwie zuhören. Wie geht's weiter? Dann habe ich mir überlegt, er macht eine Platte mit bescheidenen Mitteln. Was nimmt er da auf? Es gab ja bis zu dem Zeitpunkt nur eine einzige Nummer, nämlich die, die ich fürs Stück geschrieben habe. Bin hergegangen und habe Coverversionen von amerikanischen Songs, die mir typisch für den Ostbahngurte vorgekommen sind, angefertigt und mir überlegt, wie das Plattencover ausschauen würde, wie die Musiker heißen würden, die da mitspielen und so weiter. Das war aber alles nur eigentlich mein Privatvergnügen. Habe dann auch eine zweite LP konzipiert. Die hat dann Nachtschicht geheißen. Und mir überlegt, bei welcher Plattenfirma der Ostbahngurte überhaupt landen würde. Nämlich die erste Platten hat er am eigenen Label gemacht und die zweite dann bei einem kleinen, auf Bluesplatten spezialisierten Label, das bedauerlicherweise dann in Konkurs geht, wie die Platten fertig ist und die erscheint dann gar nicht mehr. Oder zumindest nur in geringster Stückzahl. Also ein trauriges Schicksal, worauf er sich wieder zurückzieht und seine Karriere eigentlich nicht weiter verfolgt. In Wirklichkeit hat aber genau zu dem Zeitpunkt, wo er in der Entwicklung, die ich mir da ausgedacht habe, der Willi Resetaritz mich angerufen oder ich den Willi Resetaritz angerufen. Wir wissen es heute beide nicht mehr. Und wir haben über den Ostbahngurte geredet. Es gab die Idee, dass Ostbahngurte und die Chefpartie als Vorgruppe der Schmetterlinge auftreten sollte. Dass sich also die Schmetterlinge als Ostbahngurte und die Chefpartie verkleiden und ihre eigene Vorband sind. Die Idee hat mir irgendwie nicht so gut gefallen, aber die Idee, dass der Willi den Ostbahngurte darstellt, schon. Daraufhin hat er gesagt, na, dann sind es nicht die Schmetterlinge, sondern dann sind es Musiker, die gern die Musik spielen, die der Ostbahnkurte da laut meiner bereits vorliegenden 2 LPs, die es nur im Kopf oder auf Zetteln gab, halt spielen. Coverversionen von Blues und Rhythm and Blues und Rock'n'Roll Songs der 60er und frühen 70er Jahre. Eines der ersten Lieder, die ich geschrieben habe, war Killer. Dann habe ich so eine Bruce Springsteen-Phase gehabt und habe zahlreiche Bruce Springsteen-Texte übertragen. Da war Blattschuss, Feuer, Stauter Star. Waren ganz früh. Ich brauche keinen Doktor von Dr. Feelgood. Und auch ganz früh war Wann ich spür von den Allman Brothers, weil das überhaupt so seitdem es es gibt, mein Lieblingsband ist, bis heute. Und ich mir natürlich auch immer vorgestellt habe, wie in Österreich eine Band spielen würde, die Musik von den Free, von Bad Company oder von den Allman Brothers oder von Little Feat nachspielt. Da habe ich die Texte geschrieben, habe Kassetten angefertigt, wo ich mir sozusagen eine mögliche Kopplung einer fiktiven LP zusammengestellt habe, indem ich die Originalversionen auf Kassette aufgenommen habe, in der Reihenfolge, in der sie halt auf der Platte sind, und habe die Texte gehabt dazu. Diese Kassette hat dann der Willi von mir gekriegt. Und er ist dann hergegangen und hat Musiker gesucht aus einem Bekanntenkreis, die Lust haben, einfach die Musik zu spielen. Und wir haben da überhaupt noch keine Idee gehabt, ob es da jemals wirklich diese Platten geben wird oder eine Platte geben wird. Es war eigentlich nur die Idee, dass diese Band einmal live auftritt. Nicht als Vorgruppe der Schmetterlinge, sondern ein eigenes Konzert macht. Einfach so, weil es lustig ist. Weil er immer gern die Musik gehört und früher auch gesungen hat, bei den Schmetterlingen allerdings ganz was anderes gemacht hat und sich gut vorstellen hat können, dass er jetzt einmal das macht. Und es ist aber dann eigentlich, glaube ich, fast ein Jahr vergangen, bis die Band benannt war, bis einmal geprobt wurde, weil jeder von der ersten Chefpartie andere Sachen gemacht hat, Jobs gehabt hat oder als Musiker in anderen Bands beschäftigt war. Also es war da nicht, es wurde nicht irgendwie wirklich mit viel Vehemenz das Ganze vorangetrieben am Anfang. Es war eher so, man hat Zeit gehabt, hat sich getroffen, hat ein bisschen im Keller von, in der Rosensteingasse, im Keller von der Kulisse geprobt und ist wieder seiner Wege gegangen und 2 Monate später war halt wieder mal eine Probe. Es sind ungefähr 10 Jahre vergangen, von dem Zeitpunkt, wo der Name das erste Mal aufgetaucht ist, bis zu dem Tag, wo die Band wirklich das erste Mal live gespielt hat. Wenn man jetzt von der Theaterversion, von der Wem gehört der Rock'n'Roll-Version der Band absieht. Da gibt es noch einen Nebenarm an Ostbahnkurte-Aktivitäten. In der Zeit, in der ich die Songtexte geschrieben habe und diese fiktiven Alben angefertigt habe, habe ich auch so getan, als würde der Ostbahnkurte tatsächlich existiert haben. Und habe im Falter Inserate aufgegeben, wo ich alte Ostbahnkurte-Platten gesucht habe. Und habe dann am 1. April 1983 in der Szene Wien ein Comeback-Konzert vom Ostbahnkurte und der Chefpartie plakatiert. So plakatiert war es in ganz Wien. Aber Schauplatz dieses großartigen Comeback-Konzerts war die Szene Wien. Die war an dem Tag spielfrei und drinnen wurde eine über die Hausanlage Live-Platten von Dr. Feelgood gespielt. Und ein Freund und ich haben den Zuschauerraum verwüstet mit Aschenbecher und Pappbecher, Plastikbecher und haben so getan, als wäre dort wirklich etwas passiert. Und haben draußen ausverkauft, an die Tür geklebt und niemand ist reingekommen. Es waren aber auch nur 7 oder 8 Leute da, vor verschlossener Tür. Die erste LP war die ein Erfolg? Das war, die Reaktion war für uns total überraschend. Wir haben uns ja nicht wirklich was vorstellen können, was da jetzt passieren wird. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, was die Platten jetzt da verkauft hat. Aber ein Erfolg war es insofern, als plötzlich jeder den Ostbahnkurti gekannt hat und eben die ersten Menschen gekommen sind, die ihn auch schon früher bei Konzerten erlebt haben wollten, was gar nicht möglich war. Und jeder hat irgendwie Anekdoten und Geschichten über den Ostbahnkurti gewusst, selbst erlebt oder von anderen hinterbracht. Und wir haben uns das alles angehört und auch in unsere eigenen Geschichten integriert. Der Ostbahnkurti war für mich am Anfang ja eigentlich ein Transportmittel, diese unschuldige Rock'n'Roll-Desperado-Haltung zu transportieren. Das war ja kein Mensch aus Fleisch und Blut und der sehr wenig privaten Hintergrund gehabt hat zum Beispiel. Damit habe ich mich nicht wirklich befasst. Da habe ich eigentlich, was ich darüber wusste, sozusagen, wusste ich nur aus den eigenen selbstverfassten Songtexten. Mehr gab es da nicht. Und wie der Willi und ich dann angefangen haben, über den Ostbahnkurti zu reden, eben monatelang und zwischendurch wieder mal zu proben und dann wieder zu reden und wieder proben und wieder reden, hat sich herausgestellt, dass der Willi kurioserweise genau dort aufgewachsen ist, wo ich mir vorgestellt habe, dass der Ostbahnkurti herkommt, nämlich in Simmering, dass er dort in die Schule gegangen ist, dass er dort seine erste Band gehabt hat, dass er dort bei den ersten Partys gespielt hat. Und so ist irrsinnig viel von Willis eigener Biografie in die Figur eingeflossen. Die ganzen Bühnenansagen, die dann eigentlich schon sehr bald einen großen Teil eines Ostbahnkurti-Konzerts ausgemacht haben, den Reiz davon, sind ja sehr viele Geschichten, die Willis Autobiografie sind. Ein bisschen zugespitzt, ein bisschen verfremdet, aber im Grunde die Geschichten, die er mir vorher schon erzählt hat, wie es halt damals 1965, wo ich auch noch viel zu jung war, um das mitzuerleben, sie in Wien abgespielt hat, wie es einer Beatband damals gegangen ist, wie das war, wie man halt mit langen Haaren herumgerannt ist, wie das war, wenn man sich die erste Glockenhosen gekauft hat. Na, Ostbahnkurti und die Chefpartie haben als das begonnen, was sie in dem Musical waren, eine Pub-Rock-Band, eine Rhythm and Blues-Band, die mehr oder weniger Standards nachspielt. Kaum eigenes Material. Die Musik, die mir sehr gut gefallen hat. Bin da immer eigentlich nur nach meinem persönlichen Musikgeschmack gegangen. Sonst hätte ja eine Nummer, die mir nicht gefällt, eine Musik, zu der ich keinen Bezug habe, würde ich auch nicht covern. Würde mir auch nichts einfallen, da würde ich ja keinen Text schreiben dazu. Und wenn ich eine Springsteen-Phase gehabt habe und 5 Bruce Springsteen-Texte übersetzt habe, dann gab es einfach mehr Bruce Springsteen-Nummern. Wenn ich mehr mit Southern Rock oder Musik aus den Südstaaten beschäftigt habe, dann tauchten plötzlich vermehrt Doppelgitarren auf, zweistimmige Gitarren, wie es halt bei Lynyrd Skynyrd oder bei den Allman Brothers sind. Und das ist aber nie so irgendwie eine strategische Überlegung gewesen, sondern auch so nach dem Lustprinzip eigentlich entstanden. Also der Erfolg hat mich natürlich total überrascht. Was mich aber noch mehr gefreut hat, ist das, dass diese Liebhaber und Hobby und Jugendforscht-Mentalität bei vielen Fans eigentlich bis jetzt da ist. Dass sich da so eine Gruppe in ganz Österreich und auch in Deutschland gefunden hat, die viel Zeit, wahnsinnig viel Zeit so in der Ostbahnkurti-Wunderwelt verbringen. Die mit uns auf Tour fahren, ihren Urlaub buchen, quasi nach unseren Tourdaten und dann mitfahren. Oder die sich auf die Suche nach unseren musikalischen Wurzeln und Quellen machen. Die ganz traurig sind, wenn auf einer Platte, bei einer Coverversion dabei steht, wie das Original heißt. Weil sie eigentlich wahnsinnig interessiert sind, in mühevoller Kleinarbeit herauszufinden, welche Nummer wir da jetzt da eigentlich gecovert haben. Die dann sie die ganzen Platten der Originalinterpreten kaufen und die studieren. die zum Teil Seminararbeiten auf der Universität oder Maturaarbeiten über den Ostbankurti anfertigen und sich so mit der musikalischen Welt beschäftigen. Das finde ich eigentlich, das wollte ich, wenn ich mir jetzt da was wünschen dürfte, das wollte ich eigentlich, dass das passiert. Das andere, dass wir so viele Platten verkauft haben oder vor so vielen Menschen gespielt haben, ist natürlich schon wahnsinnig schön und gefreut mich total, aber birgt auch die Gefahr, dass man davon irgendwie so, dass man sich selbst aus den Augen verliert. Und das ist eine gefährliche Geschichte. Sich selbst aus den Augen verlieren heißt, den Boden unter den Füßen verlieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu vergessen, was eigentlich am Anfang gestanden hat. Nämlich, dass wir gesagt haben, das ist ein Hetz, das ist lustig, das machen wir jetzt, das machen wir so lang, wie wir einen Spaß dran haben und nicht so lang am Tourneeplan noch ein Konzert draufsteht. Es ist aber lustigerweise so gewesen, dass es kann ich also für den Willi und für mich nur sagen, ich kann es nicht für sämtliche Mitglieder der Chefpartie sagen, nie sowas gegeben hat, wie dass wir gesagt haben, jetzt werden die Konzerte zur Routine, jetzt spulen wir das irgendwie runter, jetzt sagen wir unsere Gsatzeln auf und alle lachen und wir wissen schon ganz genau, wo es am meisten lachen und daher machen wir das so. Das hat es nie gegeben. Also es war immer das Abenteuer, dass jede Show anders ist, dass jeden Abend ganz was anders passieren kann. Von Anfang bis zum letzten Konzert eigentlich da. Und das haben wir uns auch so zur Aufgabe gemacht, dass das so passiert. Wenn das passiert wäre, hätten wir wahrscheinlich schon vor 5 Jahren aufgehört. Also wenn sich diese Routine eingeschlichen hätte und diese, dass die Abenteuerlust einfach weg ist. Die Herausforderung, jeden Abend zu schauen, was wird passieren. Ich glaube, es ist so, dass eine Hälfte von mir und eine Hälfte von Willi gemeinsam den Ostbankurti ausmachen. Und das Gute an der ganzen Sache ist natürlich auch, dass wir nicht mehr die Jüngsten waren, wie wir mit dem ganzen Spiel begonnen haben. Daher waren wir schon vorbereitet drauf, was das bedeutet, 100 Konzerte im Jahr zu spielen oder plötzlich vor so viel Leid zu spielen, wie zum Beispiel beim Ostbahn Elfplatz oder so. Und daher haben wir irgendwie ganz gut, glaube ich, damit umgehen können. Wir sind ja nicht als Teenie-Stars vom Erfolg überrollt und irgendwie dann niedergemetzelt worden, sondern haben das schon auch mit ironischer Distanz auch betrachten können und kennen das eigentlich bis heute ganz gut. Was sicher passiert ist, dass in Phasen intensiven Tourlebens der Ostbankurti, würde ich sagen, was ich 2/3 des Willi vereinnahmt hat. Also die 50% Dr. Jekyll und Mr. Hyde sind dann irgendwie auf 75% oder so hinaufgeschnalzt. Es hat sich aber dann nach der Tour wieder eingependelt auf die üblichen 50%. Wann die ganze Geschichte von Ostbankurti und Kurt Ostbahn irgendwas aussagt, dann eigentlich das, dass man nie aufhören sollte zu spüren. Dass man sich sein kindliches Gemüt erhalten sollte und immer so viel Platz im Hirn offen lassen für den eigenen Wahnsinn, die Fantasie, wie nur geht. Wenn das Spiel vorbei ist und das Ganze ernst wird, ist der Reiz der Sache eigentlich vorbei. Das würde man auch sofort merken. Dann würden die Leute auch nicht mehr so reagieren, wie sie jetzt reagieren. Also wenn aus der Ostbahnkurte-Karriere, die ja keine gezimmerte und keine am Reißbrett entworfene Karriere ist, jetzt wirklich sowas werden sollte, ist geplant und demoskopisch erhoben, was die Menschen gern hören wollen und so, wäre die ganze Geschichte tot. Ganz schnell. Das wird irrsinnig schnell gehen. Für mich ist es, wie ich vorher gesagt habe, eine Hälfte von mir, genauso wie eine Hälfte vom Willi, ist der Ostbahnkurte. Das ist halt einfach meine, ich weiß nicht, ob das jetzt eine helle und eine dunkle Seite ist oder eine gescheckerte und eine gestrafte oder so, aber eine Seite von mir ist einfach der Ostbahnkurte und das steht jetzt für mich, ist Spielwiese, Kind sein dürfen, Träume haben dürfen, Fantasie haben dürfen bis über den Horizont hinaus. Kopfhörer. Eine Sendung der Feature-Redaktion. Pferde! Wer ist da erwähnt, ja? Ein bisschen eine Dringerei ist. Scheiße! In Wien entstand der Rock'n'Roll. Sie hören Ostbahnkurti und die Chefpartie. Nimm mich noch ans Blond und du bist ans Brünett. Ob noch nicht so viel schöne Frauen gesehen, aber ich will nichts mehr weg. Anmerkungen zur Rockmusik und einem wienerischen Phänomen. Von überzeugten Fans. Genau. Weil er der tollste Mann für mich ist, den es gibt. Von einem Facharzt für Psychiatrie. Also ich würde sagen, dass das Publikum den Sänger aufganzert, der Sänger ganzert sein Publikum auf und so haben sie halt miteinander ein Erlebnis. Von einem Universitätsprofessor. Kennst du mich bei Andreas Fischer-Ment? Quarro. Ja? Betonung des Artikels, ne? Der, nicht hebt er schon hervor, ne? Der Ostbahnkurte, ne? Für mich als Mensch, der sich ein bisschen sich interessiert so für so Subkultur, ne? Ist das schon ein Hinweis, dass der also sehr geschickt hier sich anpasst an diese Kultur? Anmerkungen eines Musikkritikers. Das Herz war immer und wird immer sein der Blues. Der Blues ist das Wichtigste. Der Ostbahnkurte hat den Blues, aber er kann ihn nicht singen. Das ist das Problem. Eines Doktors der Germanistik. Vergebene Liebesmüh. Vergebene Liebesmüh. Ein zufriedener Wirt. Er ist ein guter Gast und der trinkt ein bisschen, aber benimmt sich dementsprechend gut. Keine Probleme. Ja, sitz in der Hocken und du rufst mich an und sagst, weißt du, was ich jetzt brauche? Ich sag, dass ich was denken kann, nicht schalt mich an. Ich sag, der Nix holt mir heim zurück. Ja, wenn man von dir auf mich geht, dann geht's bei mir ruckzuck. Und dann sitz ich beim Wirten und ich hör deine Stimme, ich sag, erst lass mich nicht warten und dann schmeiß ich alles hin, nix holt mich an. Ich sag, der Nix holt mir heim zurück. Ja, wenn man zum Tier und mich geht, ja, dann geht's bei mir ruckzuck. Also soll ich das nochmal erklären. Die Chefpartie ist eine Band ohne Sänger. Und dadurch haben sie einen Ostbahnkurt. Der singt aber nur und kann aber nicht Gitarre spielen. Am Stromruder Prinz Karasek. Ja! Gelbe Haar, große Zähne. Trommelspüler ist der Edi Jedelski aus der Panapitengasse. Schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Danke. Er ist praktisch sehr beliebt bei den Damen. Das ist mir nicht recht. Auf der Hemmungsorgel Mario Adretti. Er tut gerne Karten spielen. Dieben ja. Praktisch. Und spielt Dieben aber auch Klavier und hat Dieben. Der Bassgitarre war ein Karl. er behauptet, dass er den schnellsten Daumen von der ganzen Zola gegossen hat. Ja, aber nicht beim Ballspiel. Ende. Ich sitze in der Hocken und ruf dich an, ich sag, ich hol's nicht mehr aus und ich komm gleich wieder heim, nichts halt mehr an. Ich sag, nichts halt mehr an, Herr Flug. Ja, wenn man so dir und mich geht, ja, dann geht's bei mir ruckzuck. Die Chefpartie, also die am Anfang bei der Chefpartie waren, die sind ja schon lange woanders. Teilweise sind es Bäcker, einer ist in Jugoslawien, der war also ein Jugo und ist wieder heim. Der Deodatische. Der Trommelspüler. Naja, wer war am Anfang? War der Conny Strohal. Ja, die sind ja schon lange. Der war ja auch dabei. Nein, der war nicht bei der Chefpartie. Also, ja, da war schon mitgespielt. Von ihm der Vater, der alte Karasek, der Karasek-Blade. King. King Karasek. War nie, hat nie mitgespielt, aber er hat uns was erklärt. Einige Instruktionen. Neiche Griff. Hat er gewusst. Na gut, die sind auch schon lange nicht mehr dabei. Der Einzige, was ist, ist kurz nach der Gründung, hat man beschlossen, dass man auch eine Hemmungsorgel dazu nimmt. Und da haben wir dann einen gefunden, der eine Hemmungsorgel gehabt hat. Und das war ja wichtig. So spielen haben andere besser kennen, aber er hat eine Orgel gehabt und sein Name war Adretti. Mario. Adretti. Und er sitzt jetzt hier und tut dann schon, dass er einen Kaffee trinkt, tut dann mit dem Löffel essen. Herr Adretti, warum saufst du deinen Kaffee nicht, sondern tust du einen Löffel? Aber zwischendurch war er weg. Peter? Weg war er. Peter? Weg. Weg. Aber der Weg ist das Ziel. Wie jede Geschichtsschreibung ist auch die Entstehungsgeschichte des Ostbahnkurti und der Chefpartie nur ein Versuch, sich der Wirklichkeit zu nähern. Der Weg ist das Ziel. Und Geschichte besteht aus Geschichten. Auch in der Rockmusik. Naja, was ich euch sagen wollte, wegen der Rheindorfgassen, wer es kennt, im 15. Ne? Da ist man ja jetzt schon länger, also der Studebäcker, was ich gehabt habe, ne? Einmal bin ich gefahren, ist einmal ja, eingegangen. Also der Fortwind hat mir die Zimtkerzen ausblasen, wie der Dichter so schön sagt. Jetzt habe ich mir einen schleppen lassen in die Rheindorfgassen, dort steht er jetzt. Die Buben waschen man öfter, ne? Ich gebe ihnen Bier und Zigaretten, kriegen sie nicht, dann waschen sie man ordentlich. Und ich tue mich in der Früh, wie es halt ist, vor den Heim gehen, setze ich mich oft ein bisschen hinter das Volant, wie wenn er anspringen tät jeden Moment. Und die jungen Hausfrauen, wie es gängen, ne, beim Einkauf, die schauen oft rein, aber zubesetzen tut sie ja nie an. Ich werde die Tür immer leicht offen zum Gehsteig hin. Ne. An sich täten sie ja schon wollen, aber es ist, weil die anderen schauen, ne, also weil ich, durch das, dass ich ja keine Nachricht habe, keine besondere. In der Rheindorfgassen. Ne? Und mit der Nachricht ist ja so, wie wenn du mit den Gäuserer in Hunsdreck steigst. Ne? Da kannst du auf der Gehsteigkante kratzen, was du willst, nicht zum Wecker bringen. So schaut's nämlich aus, meine Damen und Herren. Es ist wahr, ich hab nicht die beste Nachricht. Na, na, na, na, na, na. Es gibt Leute, die sagen, nicht recht. Und schon ist er mir ganz schlecht. In Wahrheit ist das alles ganz anders. Die Mann, was wissen und kennen die Leute von mir. Oh, also hoch mit hin und steig lieber ein, weil ich vorher jeden Umweg hätte, nur wegen dir. Ich bin kein Schwinder, sie sind der Blinder, ich bin ein Wiener und lebe vom Singen. Ein Musikant immer so. Ich hab's nicht ehrlich, bin auch nicht herrlich und ich fand das echt erfreulich. Und das ist, was sagt, dass ich dir froh. In der Rockmusik geht's nicht um die Seligkeit, sondern um Gefühle. Im Slang der Schwarzen bedeutete Rock'n'Roll Beischlaf. Die Mischung aus weißer Hillbilly und schwarzer Bluesmusik löste die größte musikalische Revolution des 20. Jahrhunderts aus. Es liegt nur an dir, dass man die Rede verschlug. Weißt du, der stärkst du, wirst der stärkst und der Berge hoch. Dann wir werden fahren und dann stehen bleiben die ganze lange Nacht. Bis wir dort sind, wo wir hinwollen, das war ein Tokio. Ich bin ganz Schwinder, das sind der Blinder. Ich bin im Wiener und lebe vom Singen. Ein Musikant wie man so. Ich hab's nicht ehrlich, bin auch nicht ehrlich und ich fand das echt erfreulich. Und das ist was sagt, was ich dir froh. Was mir eben aufgefallen ist, und das erinnert mich so an diese Kultur der Sandl und Ganoven, die auch eher so am Rand kennen scheint, der gute Ostbahnkurti, und so der Name, nicht? Ostbahnkurti, ja? Er weiß, mit dem Namen kommt er an, er passt rein in diese Kultur, nicht? Obwohl er eigentlich nicht von dieser kommt. Nicht? Universitätsprofessor Dr. Roland Girtler, Soziologe. Und Sprache ist ein wichtiges Symbol. Und hier wird eben auch durch eine spezifische Sprache in diesen Liedern eben auch so die Distanz zur Normalgesellschaft ausgedrückt, was sehr wichtig ist. Nicht? Ist es sowas wie Freiheit in diesen Liedern, spürt er mit. Es steht auch irgendwo, wenn er negative Kritiken bekommen hat, der Ostbahnkurti, dann hat er nicht gesagt, Trottel oder was, sondern das sind 1000 Schaas, hat er gesagt. Nicht? Ja, damit hat er schon mal Worte in der Gegenwelt, ja, die eben im Widerspruch stehen zu diesem feinen Mediendeutsch. Es liegt nur an dir, dass man die Rede verschlug. Weißt du, wer steckst du, wirst du steckst und der Bär und hoch. Wir werden vorab und den Stehen bleiben die ganze lange Nacht. Bis wir dort sind, wo wir hinwollen, ist war ein Tokio. Ich bin kein Schwinder, ich sing der Blinder, ich bin im Wiener und lebe vom Singen. Ein Musikant wie man so. Ich hab's nicht ehrlich, bin auch nicht ehrlich und ich fand das echt erfreulich. Und das ist was sagt, dass ich dich Ostbahn, eine Eisenbahnlinie zwischen den beiden großen Wiener Arbeiterbezirken Simmering und Favoriten, gab dem Ostbahnkurti seinen Namen. Hier, so wird berichtet, sei die Rockmusik entstanden. Ende der 60er Jahre gab es in Simmering und Favoriten völlig unbemerkt und unbeachtet von der Popwelt, einen Verbund von Rock- und Rhythm-and-Blues-Gruppen mit bemerkenswerter Schaffenskraft. Der Favoriten-and-Blues ist entstanden als Co-Produktion, Ruhe, ja, zwischen ihm, seinem Vater, also der King Karasek, der Karasek-Blade, und mir. Wir haben das entwickelt. Was kannst du bitte über deinen Vater sagen? Mein Vater hat ungefähr 120 Kilo, ist jetzt in Frühpension, Postler war er. Hat er Gitarre gespielt? Er hat Gitarre gespielt, jetzt tut er nicht mehr so wirklich, spielt so ein bisschen Zither spielen auch, also er zittert beim Spielen manchmal. Sonst? Nein, und wir haben also den Blues miteinander gespielt, ja. Diese uralte amerikanische Negermusik, wie man sagt. Da sind wir bei ihm in der Wohnung gesessen, im Kabinett, ne? Die Kinder haben geschlafen, haben wir ganz leise Blues gespielt und dann haben wir gesagt, das ist nicht leise, wir müssen das härter machen. Ne? Die Hertha war die Frau vom Kind. Ja, also seine Frau also war wir müssen das mit der Hertha, er wollte gesagt, mit der Hertha machen. Wir wollten eigentlich ganz lang auf einer Harmonie spielen. Harmonie, meint er. Und dann hat er sich aber immer verspült. Es hat sich immer verrückt dadurch. Ne? Also ja, es praktisch ist so, der hat darum sagen ja die Menschen oft, dass das eine verrückte Musik ja. ist. Ja. Dadurch ist der Blues etwas härter geworden, aber um nichts weniger traurig. Nichts das. Und das haben uns ja die Amerikaner dann gefladert, also gestohlen. Gestohlen. Und dass man nicht merken soll, wo das herkommt, der Favoriten in Blues, haben sie das Favo weggestrichen auf Ritten in Blues. Ne? Mhm. Die Amerikaner haben ja dann jahrzehntelang schon den Rhythm and Blues gespielt vor uns, also bevor wir das noch kennen haben. So geschickt haben die das Draht, wie sie uns das weggenommen haben. Stimmt ja, oder? Mehr oder weniger. Ich bin ein Surf und ein Mensch, nur dreist mein Ohr schon für dich. Parava dopo un dotto a pizza freddo camari. Non si vi rompo il posto a mia ala. Vi rompo il bebede da lada. Ma è del solito mondo solito di sole fa. Tu vasti con il naso, bis was du ganz genau. Und mi hoch sind bis auf sieb, jetzt soll das die Hamle schon. Non si vi rompo il posto a mia ala. Ich rote Bleibe in der Lade. Er hat es so in der Mund und so in der Disponenz. Die Musik ist, und die Texte vor allem, von der Musik verstehe ich nichts, aber von den Texten eher. Primarius Dr. Günther Pernhaupt, Psychiater. Die Texte sind so ausdrucksstark, weil sie enttabuisiert sind. Ich kann hier Wörter herauslassen, die ich hochsprachlich nicht sagen darf, die verboten sind, ne? Ich kann jemanden als alten Freund ansprechen, indem ich Alter zu erben soll, wo sehr viel Gefühl, sehr viel Gemüt drinnen liegt. Ich kann hier Schimpfwörter in den Mund nehmen. Das darf ich in der Hochsprache kaum. Die moderne deutsche Literatur versucht das, aber es ist fast lächerlich, wenn ich Arsch sage. Ne? Der Wiener Simmeringer Dialekt sagt das also sehr viel deutlicher. Und das kommt auch an, das kann man spüren, was hier gemeint ist. Das geht von Mensch zu Mensch. So drücken wir uns ja tagtäglich aus. Hochdeutsch ist ja für den Österreicher eine Fremdsprache. Daher versteht er den Dialekttext wesentlich besser und er geht zu Herzen, er geht zum Gemüt. Das mit einer alten und denkt man nichts dabei. Für ich gerade so im Kitsch geht, da höre ich wie einer schreit. Das sind die Rupen, sonst haben wir einen Haar. Ich bin ja sonst nicht so, aber diesen Ort macht mich krank. Ich reise am eine oder zweite oder auf einmal einen Fisch in der Hand. Da ist irgendwie rot, da schlägt's bei mir allein. Ich denk mir, da kann ich lieber tun. Alleine Ja, es ist so, dass also mit der Musik, die uns natürlich elektrisiert hat und die ganz wichtig war, aber da ist ja viel mehr mitgeschwungen. Willi Resetaritz, Musiker. Mit dem Auftauchen der Beatles und dann der Stones, nämlich ein unheimlicher Hass der Erwachsenenwelt auf das, was da passiert ist. Und wir, es ist so das Gefühl, die Schuldirektoren und Lehrer und Eltern, wie die wirklich glaubt haben, dass alle Werte des Abendlandes jetzt vor die Hunde gehen, wenn diese langhaarigen Affen da die Bühnen betreten. Und ja, und das war für uns genau der Auslöser, genau auf diese Musik doppelt zu stehen. Nämlich erstens, weil es uns gefallen hat und zweitens, weil es auch ein Ausdruck des Protests war. Weil wir wir waren eigentlich schon mehr als angefressen von dem, was sie da abgespielt hat. Wie man gedacht hat, dass man mit jungen Menschen umgeht, das war geprägt vom Geist der Nazizeit. Ja, kann man sagen. Unterdrückung, Drill, folgen müssen. Und alle Erwachsenen haben sich angemaßt, Erziehungsarbeit leisten zu dürfen an Kindern, die auf der Straße herumgerannt sind. Nein, es war schrecklich. Also sexuell, null Aufklärung, aber sehr strenge Unterdrückung. Das heißt, wenn man ein braves Kind war, hat man gar nicht gewusst, was man da alles nicht tun darf. Weil man es eben nicht gewusst hat, was es ist, dass das so verboten ist. Ja, kürzlich gehe ich auf der Straße, triff ich einen alten Bekannten von mir, im Kaplan Fluri, wie er ihn kennt. In den 60er Jahren hat er einen Hitz gehabt, im Radio, bei der Eva Maria Kaiser. Lass die kleinen Dinge, nimm dir Zeit. Und wir kennen uns ja, weil ich war ja seinerzeit der Oberministrant bei ihm. Da haben wir oft einen Potzenhitz gehabt in der Mailand oft. Und jetzt sind wir auf ein paar Aufgaben gegangen. Er trinkt ja weil was weg, er trainiert ja jeden Tag. Um 6 Uhr in der Früh muss er sich am nächsten Morgen schon 2 Aufgaben reinhauen. Wenn du das aushältst. Und trotzdem macht er sich Sorgen, nicht wegen mir, was er in der Zeitung gelesen hat. Hat er sehr starke Sorgen gemacht. Ich bin dann bald gegangen, habe gesagt, da fällt mir ein, ich muss gehen. Oder mir seine welke Hand zum Abschied gereicht, er ist ja nicht mehr der Jüngste. Und hat er mich lang angeschaut. Und dann hat er gesagt, na, so wirst du. Oh. Na, so wirst du. Oh. Na, so wirst du. Oh. So der letzte Ohr, Rekord. Die Mutter meint, was hat der Bub? Geht fort auf die Nacht, kommt erst in der Früh. Weiß er nicht, was er wirklich will. Aber er kriegt nie genug. Möcht wissen, meins, von was du draußen träumst. Hast du Angst, gell, dass du was versäumst. Hast du wieder müssen das volle Leben geben. Und jetzt schaust du aus wie der Tod. Na, so wirst du tot. Na, so wirst du tot. Na, na, so wirst du tot. So der rechte dann bleib ich auch. Ich lass nix stehen, weil's schon drum war. Ich lach, solang's mir nicht vergeht. Und austreiben lass ich mir's nicht. Raus, komm schnell, frisch sie ins Hirn. Da heißt's nur, ja, keine Zeit verlieren. Muss schneller sein, sonst ist's vorbei. Und auf einmal stehst du am Schlauch. Nein, so wirst du tot. Nein, so wirst du tot. So wirst du alt, so der bald. Eine Definition. Rock, Englisch, to rock. Sich wiegen, schwanken. Durch elektrisch verstärkte Instrumente ist die Lautstärke oft das hervorstechendste Merkmal. Rock drückt die Gefühle und Gedanken der Jugend aus. Die Musik ist für Erwachsene meist unbegreiflich und so wurde der Rock zu einer Sprache der Jugend. Na, so wirst du alt. Na, so wirst du alt. fort und weiß nicht wo. Weiß nicht mit wem und nicht wieso. Weiß nur, dass wichtig für mich war. Und klar, fasst mich jetzt an, dass ich mein Leben weggehauen. Das hör ich jetzt seit 30 Jahren. Aber ich urras lieber, als dass ich erlebt und gespor. Auf eine schöne Lash. Hucht's. So, da rennt's die bald. Hucht's, Kinder. Na, so wirst nicht alt. Hucht's, was euch der Onkel sagt. Na, so wirst nicht alt. So wird's nicht alt. Na, so wirst nicht alt. Na, so, da rennt's die bald. Setz vorsichtig. Jede Generation glaubt von der Folge nicht verstanden zu sein und sie macht etwas Neues. Primarius Dr. Günther Pernhaupt. Man könnte vielleicht sagen, ganz generell, dass eine Leistungsgeneration, wie sie nach dem Krieg bei uns aufgetaucht ist und auftauchen musste, weil hier ja enorme Aufbauleistungen notwendig gewesen sind, nicht versteht, dass die nächste Generation auch Muße haben will, dass sie auch Freiräume braucht, dass sie nicht ununterbrochen an die Arbeit des nächsten Tages denkt und an den Aufbau denkt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Generation, die nach dem Krieg geboren wurde, so leicht ausgestiegen ist, weil sie Eltern gehabt hat, die sich so stark um den Wiederaufbau des Landes und um ihren eigenen Wiederaufbau gekümmert haben. Die haben ihre Kinder auch ein bisschen vergessen. Darunter waren natürlich zigtausende Häuselbauer, die 12 Jahre im Pfusch ein eigenes Häusl aufgestellt haben. Dabei haben sie 3 Kinder gekriegt in der Zeit. Und die Kinder waren unbewacht, mussten vielleicht sogar angebunden werden, weil das Stier 6 Jahre kein Glander gehabt hat oder länger. Und da waren sie runtergefallen und waren sie tot gewesen. Solche Kinder haben wir viele später in der Drogenszene wiederentdeckt. Die waren in ihrer Form überbehütet, aber nicht emotional versorgt. Es ist noch finster und daher am Schoß. Er redet nix und hust viel, wärmt Kaffee am Rechaud. Ich lieg nur in der Hapfen, wann die Tür draust geht, weil in die Arbeit kommt man nicht zu spät. Weil in die Arbeit kommt man nicht zu spät. Vorbei an die hohen Häuser, voller zusammengestachte Leid. Zuerst mit Radl, dann mit Moped, aufs Auto spurte bis heut. Er ist bald tierisch von der Hocken und er ist blind fürs Leben. Weil in der Arbeit muss man alles geben. Weil in der Arbeit muss man alles geben. Als Musik von Arbeitern für Arbeiter wird der Rock in seiner Anfangszeit beschrieben. Deutliche Einflüsse vom Rhythm and Blues in den 40er und 50er Jahren in den großen schwarzen Ghettos der Vereinigten Staaten entstanden. Schwarze Tanz- und Unterhaltungsmusik. Jetzt spielst du jetzt dazu mit deiner Stromgitarre. Hey! Enter! Dennis! Eddie! Hey, Stars! Du hast ein Haus im Grünen und du hast Geld wie heim. Für jeden Tag 3 Anzüge, in der Garage kein Platz mehr frei. Und das ist schön, schön, schön. Schön, schön für dich. wird ist es schön mit deiner Villa bist du zufrieden und der Garage ist leer. Der gehört heute die Steuer, jetzt hast du kein Level mehr. Das ist nicht schön, schön, schön. Schön, schön für dich. Das ist nicht schön, schön, schön. Schön, schön für dich. Mario, Bock aus der Mendocino-Orge. Bock aus, Mario. Hoppa! Danke, Mario. Bei mir kann man nix erben. Ich bin immer stier, das hat einen riesen Vorteil, weil so kann ich nix verlieren und das ist schön, schön, schön, schön, schön für dich. Ja, das ist schön, schön, schön, schön, schön für dich, schön für mich. Das ist schön, schön, schön, schön für mich. Das ist schön, schön, schön, schön. Ja, ist gut. Na gut, hab ich das. Universitätsprofessor Gärtler. Ist gut, ja, ja, nein, nein. Nein, das ist ausgezeichnet, mir imponiert das ja. Aber hier habe ich auch hier genau das, was ich erst gemeint habe. Dass er so, einmal so diese Normalgesellschaft hier mir anprangert, nicht? Das Haus im Grünen, nicht? Die Symbole unserer Welt, unserer sogenannten guten Welt, und die aber irgendwie brüchig sind. Nicht? Die Brüchigkeit unserer Welt wird irgendwie hier deutlich gemacht. Nicht? Ja, er identifiziert sich mit einer ganz tiefen Schicht, nicht? Symbolisch, nicht? Und was für ihn wichtig ist anscheinend, um eben der Normalgesellschaft zu sagen, heißt, pass auf, also, so geht's nicht, nicht? Dieses Wohlleben nur um seiner selbst, nicht? Das ist sicher hier wieder problematisch dargestellt. Und irgendwie gefällt mir das auch. Da hat's gegeben im vorigen Jahrhundert einen ähnlichen Typ, den Ferdinand Sauter. Ich sag's nicht, das was. Ende des vorigen Jahrhunderts, dieser Ferdinand Sauter, der war Trinker, zwei echter Trinker jetzt. In Otterkring und Herrn Als, ja. Der hat viel gesoffen und auch gedichtet daneben. Und war in allen Gasthäusern hoch angesehen, weil er gesoffen und gedichtet hat. Das dürfte vielleicht ein ähnlicher Typ gewesen sein. Und auf seinem Grabstein steht Folgendes, das muss ich vorlesen. Ich war vor kurzem am Herrn Alser Friedhof und haben mir das angeschaut. Und das passt genau auf diesen Ostbankurte jetzt, oder auf dieses Lied, das wir jetzt gehört haben. So, Folgendes. Kann man nachlesen, am Grabstein im Neuserfriedhof, von Ferdinand Sauter. Viel genossen, viel gelitten, und das Glück lag in der Mitte. Viel empfunden, nichts erworben, froh gelebt und leicht gestorben. Fragt nicht nach der Zahl der Jahre, kein Kalender ist die Bahre, und der Menschen im Leichentuch bleibt ein zugeklapptes Buch. Deshalb, Wanderer, zieh doch weiter, denn Verwesung stimmt nicht heiter. Nicht? Das ist schön, nicht? Also, er trinkt, er wirbt nichts und lebt und stirbt leicht. Ein Packel Chic und die Zeitung zum ersten Bier sind einfach Pflicht. Der Trafikant will glatt einen 40er, so geht den hab ich nicht. Ich lass halt anschreien. Ich lass halt anschreien. Sonst so im Geld ist weg, drum lass ich anschreien. Das Leben, das hier angesprochen wird, hat Höhen und Tiefen. Und die Höhen sind sehr häufig mit verursacht durch Zusätze wie Alkohol. Ich kann mich aus den Tiefen des Lebens befreien, indem ich es mir halt ein bisschen besser gehen lasse. Primarius Dr. Pernhaupt. Es gibt ja kein wirklich glückliches Leben, das ist ja Seltenheit, nur schwindeln wir uns darüber hinweg. Und der Dialektdichter und der Dialektsänger greift das Leben so an oder so auf, wie es wirklich ist, er lügt nicht. So ist es, die Leute sind angefressen, die Leute sind miert, sie wollen sich ein bisschen Freude verschaffen, das können sie durch Essen oder Saufen und es geht ihnen oft schlecht. Und das können wir eben in dieser Musik, in den dargebotenen Texten, kurzfristig erleben. Das ist so wie im Witz. Im Witz machen wir uns immer über ein Problem von uns selber lustig und lachen mit anderen darüber, ohne dass wir wirklich erkennen, dass das unser Problem ist. Und so ähnlich ist es halt auch, wenn ich ins Theater gehe oder wenn ich mir einen Sänger anhöre. Du hast eine Fähre mit drei Geschroppen und der zweiten Frau, einer Lea als Tischler, keiner Hocken und vier Jahre kein Law. Mit keiner Aussicht auf einen Job und nur Marie zum Leben und in Ruhe, das anzockt er, hat er sich lang genug gegeben. Aber Zinnig und Billig auf der Peter und der Hans. Der Peter ist ein Profi, der ausfüßt wie einer, aber er schafft's nicht ganz. Der Fähre bei dem Aufhörst, Alter, morgen liegst in der Sonne. Damit er selber glaubt, gibt's noch einen letzten Rund. Drei Tage Stolz, drei Geschwinde Bock. Für das wird heute eine lange Nacht. Morgen wird alles anders, das war doch Gott. Morgen noch der lange Nacht. Wer hat es noch Schicht? Diese als Text vorhandenen Lieder genügen eigentlich der Dialektdichtung nicht. Das sage ich jetzt als Urteil. Dr. Jan Svodvesny, Germanist und Dialektforscher. Vor allem Nachtschicht erscheint mir besonders misslungen. Ich denke, im Hurenmilieu spricht man doch etwas anders. Wenn dieser Osman Kurti wirklich in Simmering aufgewachsen ist, dann kommt mir vor, müsste es noch ordinärer zugehen, müsste es noch plastischer zugehen, noch realistischer. Primarius Pernhaupt, Psychiater. Ich möchte sagen, dass hier in diesen Texten sehr viel Orales angesprochen wird. Und auch der Dialekt ist etwas, was eine orale Lust verursacht, wenn ich mich breit ausdrücken kann, wenn ich ein Wort dehnen kann, mich so hineinlassen kann, nicht? Sag du Arsch oder sowas. Nicht? Das ist, obwohl es das andere Ende des Darmes anspricht, eine orale Lust, glaube ich, und keine anale Lust. Und zusammen mit dieser oralen, sprachlichen Lust werden ja gewisse orale Lusten oder Lustbarkeiten angesprochen, wie Trinken und Saufen und Essen. Es wird auch übers Essen gesungen, nicht? Chili con Carne zum Beispiel, was Scharfes, da schlagt's Funken. Also da ist was los, nicht? Da geschicht was, das kann man schmecken, das kann man spüren, das kann man hochsprachlich nicht ausdrücken. Ein fleißiger Paar in einer scheißlichen Stadt. Der Rest wird büßelt, nur wir sind voll wach. Du bist mein Zugflung, einfach so. Die Nacht wird so lang, na komm, gehen wir's an. Chili con carne, so heiß und so scharf, dass ich noch lang davon dran. Chili con carne, so heiß und so scharf, dass ich noch lang davon dran. Schon beim Anschauen schlag's Funken, der Puls galoppiert. Dir geht's nicht viel anders, du sagst, geh ruf im Wirt. Das war erst die Vorspeise, mir liegt noch was nach. Ein paar Scheiferl mehr noch und es ist Feier am Tag. Chili con carne, so heiß und so scharf, dass ich noch lang davon dran. So heiß und so scharf, dass ich noch lang davon dran. Die Rockmusik hat nur eine Bedeutung, meiner Meinung nach. Es ist einfach ein Lebensgefühl für junge Leute, die da die ganzen Schmerzen drinnen spüren und auch das Unbesiegbare, das ein junger Mensch einfach in sich tragt. Nicht? Das, ich habe keinen Gegner und gleichzeitig ist es alles Tschüss. Das, ich meine, das ist alles drinnen. Johann Skoczek, Musikkritiker. Das Herz war immer und wird immer sein der Blues. Der Blues ist das Wichtigste. Was überbleibt, ist der Blues. Blues. Weltliche, sehr volkstümliche Lieder der schwarzen Nordamerikas. To be blue, im Englischen so viel wie betrübt, melancholisch, schwermütig sein. Dennoch ist der Blues kein Klagelied. Jetzt sing mal uns jetzt zum Tag. Und ich weiß noch nichts von dir. Jetzt sag mal uns jetzt zum Tag. Und ich darf immer nur bis vor dein Tier. Du sagst, ich muss Geduld haben, bis das dein kleiner Bruder vertrauen hat zu mir. Jetzt sag mal dein kleiner Bruder, Jesus ist eine Fahrt. Du sagst, der ist sehr bissig. Du lebst dir nicht Kind. Du sagst, der ist sehr bissig. Und das hat sich nur langsam gewinnt. Aber das ist mein Besten, ist eine Ausrede. So keine schwarze Pudeln haben keine scharfen Zähne. Nein, haben's nicht, haben's nicht. Leopold Karasek. Ja. Genannt Prinz. Warum spielst du die Rockmusik? Erstens einmal. Frage. Warum Frage. Spielst warum? Du die Rockmusik? Aber erstens, halt kurz, bitte. Weil ich mir ein neues Auto gekauft habe. Auf Schulden. Auf Raten. Auf Schulden. Auf Raten. Auf Rädern heißt das. Ja, auf Raten. Schulden. Hier Raten. Dann zweitens. Hier Raten. Und ein Lenkraten. Das ist das Lenkraten. Das ist das Lenkraten. Gut. Und natürlich. Bitte, entschuldigen Sie. Und zweitens? Zweitens, weil ich beim Haberatin die Urschulden habe. Wer ist der Havratin? Havratin ist der, was einmal gespielt hat, vor mir. Bei wem? Den Havratin, er meint den Havratin. Mein Havratin. Ich sage immer Havratin zu ihm. Weil ich kein Geld habe und immer einkaufen geht so bei ihm. Entschuldige, das würde ich nicht unterbrechen. Das immer ja. Aber das erscheint mir unlogisch. Drittens, ich spiele zum Beispiel... Nein, ich spiele deswegen. Ich habe so viel so Geld, ich spiele aus einem ganz anderen Grund. Ja. Warum? Mario, warum spielst du Musik? Also warum spielst du Musik? Nicht wegen Geld. Geld. Ihr wisst ja, dass ich das Geld kaufen weiß. Ja, sondern... Also, und ja, also warum? Da fällt mir gar nichts ein, weil... Wenn du wegen Geld spielst, müssen die auch wegen Geld spielen. Ja. Aber es stimmt nicht. Aber es stimmt nicht. Aus Freundlichkeit. Vielleicht aus Freundlichkeit. Ja, da. Lass mir das einmal ja. In lass mir das eingehen. Im Raum so einmal stehen. Ja. Wir haben ja alle, ich sage euch, also ich sage es ja nicht gern, nicht? Aber wir haben ja hauptsächlich den Beruf ergriffen, Also nicht wegen der Musik, sondern weil wir glaubt haben, da ist eine super Leihwand hin mit den Frauen und so. Eine herbe Enttäuschung. Bis wir weggekramt haben, die ganzen Drehkinden, sind die herrlichen Frauen, die uns immer so zulächeln, sind schon mit den Friseurgehilfen und den anderen Fashion Romeos lang in der Disco am Eck unten. So schaut's nämlich aus. Nee. Ich werde das ein bisschen genauer erklären, ja. In einer Hütte in der Wüste zwischen Böse und Prinz, da trinkt der alte an der Bar, wo immer den Kerl die bringt. Dann fährt mir an und sagt mir ein altes Foto, der spielt schon aus, wo steckt er, mein Romeo. Und in Salzburg-Stadt, da kenn ich flüchtiger Kitty, ich geh dort auf den Heerheim und zieh mich mit die. Hab mit den Festspielkindern Rand um eine Sechse, jetzt steht noch kommt Platz, weil ihr Romeo wichse. So tritt man nicht an, alles platzt und leert und sucht da so noch ein Romeo, den Fashion Romeo. Man braucht zum Leben sehr wenig Dinge und eines dieser Dinge, die man zum Leben braucht, ist der Rock'n'Roll. Willi Resetaritz, Musiker. In Wirklichkeit spürt man ja die Leute an und kriegt ja von denen, wenn sie sich freuen, was zurück. Das ist das Ziel von so einem Konzert, dass die Stimmung gut ist. Und dass Musiker und Zuschauer gemeinsam abheben und durch die Saaldecke nach oben entschweben. Also ich flippe immer mit, das ist ja Pflicht da. Das ist mein elftes Konzert jetzt beim Kurt und ich bin da immer begeistert. Er spielt das, was die Leute einfach brauchen. Da sieht man auch die Leute, die kommen zu den Konzerten. Meine Kinder waren schon oft da, haben mir erzählt davon und das gefällt mir so gut. Jetzt habe ich gesagt, schau dir einmal her. Weil er der tollste Mann für mich ist, den es gibt. Ein Mensch aus dem Volk spielt fürs Volk. Genau. Der Osbeinkurt ist der Einzige, der wirklich das Feeling bringt. Wie sagt man da? Sagt das. Kann ich nicht sagen. Weißt du, was ich meine? Das Feeling eben. Sie hörten? In Wien entstand der Rock'n'Roll. Osbeinkurti und die Chefpartie. Anmerkungen zur Rockmusik und einem wienerischen Phänomen. Eine Sendung von Kurt Reisniger, Technik Alfred Zavrell, Sprecherin Erika Deutinger. Man kann natürlich auch als Zyniker auf der Bühne gut leben und das Publikum täuschen. Oder vielleicht kann man eh nicht. Darüber weiß ich nichts. Also das Rezept, das beim Osbeinkurti halt angewendet wird, ist ein anderes. Nämlich, dass nur dann gespielt wird, wenn man gern spielt. Und da steckt halt dahinter der Gedanke, dass die Leute das merken. Dass die Zuschauer, auch wenn der Osbeinkurti sehr grob mit ihnen spricht, halt ganz einfach merken, er spielt gern und er spielt gern für die Leute. Es gibt unheimlich viele lachende Gesichter, wenn man so von der Bühne ins Publikum schaut. Wir sind eingesperrt, jeder wo er hingeht, wo alles so ist, wie es er sich gehört, und sonst ist nicht viel. Es war nie ausgemacht, dass das an wir uns was ausmacht, dass er gar nur aufwacht und auf einmal was will. Mein Liegen und dein Lachen, die mögen sich und die wollen was voneinander. Dein Liegen und mein Lachen, die wollen halt was voneinander. Nacht stöhn und uns nicht so viel Fragen stöhn, aber uns ganz viel dazöhn, ohne einziges Wort. Wir werden ganz still sein, richtig zart und richtig wütend sein, wir werden alles, was uns nicht gut sein, ein paar Stunden ganz weit fort. Mein Lieben und dein Lachen, die mögen sie und die haben was miteinander. Dein Lieben und mein Lachen, die mögen sie und die haben halt was miteinander. Und das Leben kurze Fies kriegt, aber das ist erst morgen. Mein Leben und dein Lachen, die mögen sie und die haben was miteinander. Dein Leben und mein Lachen, die mögen sie und die haben halt was voneinander.